So, good morning, good morning, good morning. Also, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Aus der ganzen Welt treffen sich Leute zusammen, um Jesus zu preisen. Wir haben das Lied gesungen, würdig, würdig, würdig ist Jesus, das Lamm. Für jene, die auf YouTube keinen Ton hatten. Gestern haben wir über den perfekten Plan Gottes für unser Leben geredet. Ach ja, die Überraschung für Montag. Daniel wird nicht das Live mit uns machen, weil Gracie zurück ist. Und als ich sie von der Busstation abholte, war die erste Frage, ob sie das Live wieder übersetzen könnte. Eigentlich wollte sie Daniel ganz wegschicken. Sie erwähnte immer, dass Daniel heiraten würde und sich vorbereiten sollte, sie würde die Lives machen. Sie möchte auch das Mentoring übersetzen. Calm down, Gracie. Beruhige dich, Gracie. Das ist Daniels Job. Aber sie wird es am Montag machen. Gestern haben wir über den perfekten Plan von Gott für dein Leben geredet. Erinnerst du dich? Freude immer. Gebet, bringe dein Herz ständig mit Gott in Einklang. Und sag immer für alles Danke. Wenn du das machst, dann erfüllst du den perfekten Plan Gottes für dein Leben. Und danach setzt Paulus mit etwas anderem fort. Er sagt den Thessalonichern, wie sie ihr Leben führen sollten. Wisst ihr, was interessant ist? Im Kapitel 5 ist der Zusammenhang folgender. Es geht um das Wiederkommen von Jesus Christus. Das ist der Anfang von Thessalonicher. Grundsätzlich können wir sagen, so wie wir auf das Wiederkommen unseres geliebten Bräutigams warten, und ich hoffe, das macht ihr auch, müssen wir unser Leben so leben, wie er es von uns möchte. Wenn du bereit bist für eine Hochzeit, you are not going to act like in a normal everyday way. Dann wirst du nicht wie im normalen Alltag leben. Kannst du dir vorstellen? Am 11. Dezember werde ich auf Daniels und Anna Lydias Hochzeit sein. Also, kannst du dir vorstellen? Sie ist bereit. Entschuldigt, ich meine, Daniel ist bereit. Er ist bereit, seine schöne Braut in ihrem schönen Kleid zu sehen. Und als er zu dem Ort geht, an dem die Hochzeit stattfindet, sitzt sie vor dem Fernseher mit zerrissenen Jeans und genießt die Zeit. Hey, why? Anna, what are you doing? Hey Anna, was machst du da? You control me. Du kontrollier mich nicht. Ich kann mein Leben leben, wie ich will. Stell dir vor, von der Zeit der Verlobung bis zur Hochzeit macht Anna alles, nur nicht das, was Daniel mag. Denkst du, Daniel würde sie dann noch heiraten? Ich denke nicht. Daniel denkt das auch. Also denk nach. Von dem Moment der Rettung an, sagt die Bibel, sind wir verlobt mit Jesus Christus. Paulus sagt, ich habe es aufgesetzt. Das heißt, ich habe euch verlobt. So Jesus ist unser Bräutigam, aber er ist nicht unser Ehemann. Also Jesus ist dein Bräutigam, aber ist nicht dein Ehemann. There will be an incredible, beautiful party in heaven. Da wird eine wunderbare, unglaubliche Party im Himmel sein, genannt das Hochzeitsmahl des Lammes. Wenn Jesus und ich schließlich heiraten werden können. Und dann werden wir für alle Ewigkeit verbunden sein und nicht mehr getrennt werden. Also denke, wir sind jetzt durch die Errettung mit Jesus verlobt. Das ist ganz klar in der Bibel. Ab dem Zeitpunkt der Verlobung sollten wir alles daran setzen, das zu machen, was unseren Bräutigam begeistert, uns zu heiraten. Epheser sagt uns, dass er eine reine Braut ohne Makel und Runzeln haben möchte. Paulus sagt uns hier im Zusammenhang, im Zusammenhang mit Jesu Wiederkunft, dass er kommt, um uns zu heiraten. So, mein Freund, du musst jetzt damit anfangen, seinen perfekten Plan in deinem Leben zu leben. Jetzt musst du anfangen, so zu leben, dass es deinen Bräutigam erfreut. Also freu dich wegen ihm, er wird dich heiraten. Bringe immer wieder dein Herz in Einklang mit ihm, denn er wird dich heiraten. Sage ihm wieder, immer wieder Danke, denn das freut ihn. Und danach fährt Paulus fort, uns zu sagen, wie wir noch leben sollten. Schau auf den Vers 19 in der Passion-Bibel. Behindere nie und lösche nicht das Feuer des Heiligen Geistes aus. Wow. Lösche nie das Feuer und behindere den Heiligen Geist nicht. Warum ist das für Jesus so wichtig? Erinnere dich, der Zusammenhang ist sein Wiederkommen. Und warum ist das so wichtig? It's very, very simple. Es ist sehr, sehr einfach. Because Jesus told his disciples in the last few chapters of John, especially from 14 to 16. Because Jesus erzählte seinen Jüngern am Schluss von Johannes, vor allem in Kapitel 14 bis 16. He told them that he would go and the Holy Spirit would come. Er sagte ihnen, er würde gehen und der Heilige Geist würde kommen. Er sagte, er würde den Heiligen Geist senden. Um was zu tun? Was sagte Jesus? Er sagte, ich werde euch den Heiligen Geist senden und er wird euch lehren und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Jesus sagte, dass er nicht von sich selbst nehmen würde. Der Heilige Geist ist hier, damit wir mit Jesus intim werden können. Der Heilige Geist zeigt nie auf sich selbst, das macht er nicht. One of his important purposes is to always point to our beloved bridegroom. Eines seiner wichtigsten Zwecke ist, immer auf unseren geliebten Bräutigam hinzuweisen. Er wird uns jeden Tag immer mehr über den neuen Bund lehren. Denk mit mir. Jesus hat ein tiefes Verlangen in seinem Herzen, seine Jünger wie viele andere Sachen noch zu lehren. Er sagt in Johannes 16, ich hätte noch viel zu sagen, aber ich kann nicht, denn ihr würdet es nicht verstehen. Ich fragte eines Tages den Herrn, ich sagte, was waren die Dinge, die du den Jüngern so gerne gesagt hättest, aber sie waren nicht in der Lage, es zu verstehen? Stell dir vor, du hättest ein Kind. Und dieses Kind wächst auf. Und du hast den tiefen Wunsch, alles Wichtige mit dem Kind zu teilen. Du weißt jedoch, dieses Kind kann das nicht verstehen. Es ist unmöglich. Du musst jedoch auf eine lange, lange Reise weggehen. Und wirst das Kind für viele Jahre nicht sehen. Du möchtest aber, dass dein Kind diese Dinge weiß. Also was machst du? Du suchst dir eine vertrauenswürdige Person und du sagst, schau, ich werde einige Jahre weg sein. Bitte pass auf mein Kind auf. Und bitte lehre es dies und das und das. Ich würde es gerne selbst machen, aber jetzt versteht mein Kind das noch nicht. Also in der Zeit, in der ich weg bin, bitte bitte ich dich, mein Kind zu lehren. Und das ist eine sehr vertrauenswürdige Person. Was wird diese Person machen? Diese Person wird dem Kind nicht eigene Sachen lehren. Sie wird immer sagen, dein Vater möchte, dass du das weißt und lernst. Ich möchte, dass du lernst, was dein Vater wollte, dass du weißt. Das ist der Heilige Geist. Jesus wollte viel lernen, aber sie konnten es nicht verstehen. Also hat er den Heiligen Geist geschickt. Darum wird der Heilige Geist nie von sich selbst reden oder auf sich weisen. Er möchte geehrt, geliebt werden und erwünscht sein. Aber er möchte, dass Jesus im Zentrum deiner Aufmerksamkeit ist. Eines Tages fragte ich den Herrn, Jesus, was sind diese vielen Sachen, die du deinen Jüngern sagen wolltest und sie konnten es nicht verstehen? Weißt du, was er antwortete? Alles über den neuen Bund. Die Denkweise war viel zu religiös, dass sie nichts verstehen konnten. Sie verstanden nicht einmal, im Glauben zu wandeln. Sie hätten nie irgendwas von dem neuen Bund verstanden. Darum habe ich es nie gelehrt. Aber der Heilige Geist kann jeden lernen, der lieben will. Also schau, was Paulus hier sagt. Lösche das Feuer des Heiligen Geistes niemals aus und verhindere es nicht. Das ist eine sehr, sehr ernste Anweisung. Warum ist es so ernst? Wenn du nämlich den Heiligen Geist löscht oder das Feuer löscht oder ihn dämpfst, nicht nur, dass du nicht mehr in der Kraft des Geistes gehen kannst, du hast auch den weltbesten Lehrer verloren. Denk darüber nach. Ich lehre schon eine lange Zeit über den neuen Bund. Aber ich kann dir nicht die Augen öffnen. Bis du in meiner Stimme die Stimme des Heiligen Geistes hörst, kannst du nichts verstehen. Der eine, der den neuen Bund besser kennt als jedes andere Lebewesen im ganzen Universum, unser wunderbarer Heiliger Geist, derjenige, der es so lernen kann, dass dein Herz es wirklich verstehen kann. Wenn du ihn unterdrückst, hast du keinen Lehrer. Meine Worte und meine Lehre sind tot, wenn sie nicht vom Heiligen Geist kommt. Denk darüber nach. Diese Warnung, dieses Gebot, ihn nicht zurückzuhalten oder zu dämpfen, ist ein sehr ernstes. Es gibt eine Frau, ich weiß nicht genau, wann sie lebte und starb. Ich denke im letzten Jahrhundert. Ja, sicher, aber ich weiß nicht die genauen Jahre. Ihr Name war Catherine Kullman. Sie wandelte im Übernatürlichen wie nur wenige Leute. Sie ging zu einem Treffen und Lahme fing an zu gehen, Taube zu hören, Blinde sahen wieder, Krebs ist verschwunden. Hunderte und Aberhunderte Wunder bei einem Treffen. Weißt du, was einer ihrer größten Schlüssel war? Eine sehr nahe Beziehung zum Heiligen Geist. Ich habe ein Video gesehen, in dem sie predigte und wo sie sagte, betrübe nicht meinen wertvollen Heiligen Geist, er ist der Einzige, den du hast. Sie war so fokussiert darauf, dass sie nie den Heiligen Geist betrübt. Und sie konnte kraftvoll von Gott verwendet werden. Sie verstand diese Offenbarung, die andere nicht hatten. So when Paul is saying, do not restrain the Holy Spirit, he's talking in the context of your bridegroom coming to marry. Also wenn Paulus sagt, dass du den Heiligen Geist nicht betrüben sollst, spricht er das im Zusammenhang der Wiederkunft deines Bräutigams, der dich heiraten will. Warum ist das wichtig? Wenn dein Bräutigam kommt, dann solltest du bereit sein. Wenn dein Bräutigam kommt, solltest du in allem leben, was er für dich vorbereitet hat. Keiner kann dich lehren, es sei denn, du wandelst mit dem Heiligen Geist. Ich denke, wir haben zwei schlimme Sachen in der Kirche gemacht. Das ist meine persönliche Meinung. Wir haben den Heiligen Geist zu sehr ignoriert. Und wir haben den Heiligen Geist zu sehr missbraucht. Also entweder wird der Heilige Geist ignoriert, keiner versteht ihn, keiner spricht zu ihm, interagiert mit ihm oder ehrt ihn, oder er wird missbraucht. Wir wollen ihn nur wegen der Kraft. Wir wollen ihn nur, damit wir die Kranken heilen können. Wir wollen ihn nur wegen der Gaben, die er geben kann. Ah, Prophetie. Das ist vom Heiligen Geist. Ich liebe die Manifestation der Wunder. Oh, das ist vom Heiligen Geist. Sollten wir uns nach der Manifestation des Heiligen Geistes ausstrecken? Ja, die Bibel sagt uns das klar im 1. Korinther 14,1. But we should never place any of his manifestations as gifts above our intimate relationship. Jedoch sollten wir keine dieser Gaben über die intime Beziehung mit ihm stellen. Because the Bible doesn't even say desire spiritual gifts. Right? Gifts is not even in the original. Die Bibel sagt nämlich gar nicht, streckt euch nach den geistlichen Gaben aus. Nach den Gaben steht eigentlich gar nicht im Original. Im Original steht, sehnt nach Geistlichem. Wenn wir den Zusammenhang anschauen, sollten wir den Heiligen Geist und seine Manifestationen ersehnen. Desejar o Espírito Santo e suas manifestações. We can't abuse him just for what he gives us. Wir können nicht, ihn nicht nur wegen dem, was er uns gibt, missbrauchen. So, people, if you really want to experience everything Jesus has done for us through the new covenant. Also Leute, wenn ihr wirklich das erleben wollt, was Jesus für uns durch den neuen Bund getan hat, we have to learn how not to restrain him. Wir müssen lernen, ihn nicht zu unterdrücken. Restringi-lo, a não apagá-lo. So, what restrains him? Also, was dämpft oder unterdrückt ihn? Weißt du, da gibt es noch eine andere Bibelstelle in Epheser 4, wo es um das Behindern des Heiligen Geistes geht. Here it simply says, hey guys, don't restrain the Holy Spirit, don't put out his fire. Hier steht einfach nur, hey, behindert den Heiligen Geist nicht, löscht nicht das Feuer aus. Aber in Ephesians 4, it In der Epheser 4 sagt es uns, wie wir das eigentlich machen. Was behindert ihn, beleidigt ihn oder was dämpft ihn? Schau. Epheser 4 sagt uns, betrübt nicht den Heiligen Geist. Und dann im Zusammenhang sagt es uns, wie wir das machen. Wie? Wenn wir schlecht über unsere Brüder und Schwestern reden. Wenn wir Sachen sagen, die keine Gunst sind für die, die es hören. Wenn wir nicht in Liebe wandeln. The whole context of Ephesians 4 from where it says gripping the Holy Spirit from basically 26 on until it goes right into chapter 5 as 1. Im ganzen Zusammenhang von Epheser 4, 26 bis 5, 1 wird uns gesagt, ele se estende até o versículo 1 do capítulo 5. It tells us we need to imitate God and love the way he loved. Wir sollten Gott imitieren und lieben, wie er liebt. So when you don't love, the Holy Spirit is very grieved. Also wenn du nicht liebst, wird der Heilige Geist sehr betrübt. Wenn der Heilige Geist betrübt wird, zieht er sich zurück. Denke über diesen Gedanken nach. Wir wollen mehr und mehr über den neuen Bund lernen. Und begreife nicht, dass der Einzige, der uns das wirklich alles lernen kann, der Heilige Geist ist. Und dann verstehen wir nicht, dass der Heilige Geist betrübt ist, wenn wir nicht lieben. Denk darüber nach. Wenn wir nicht lernen, ein Leben von wahrer Liebe zu leben, werden wir ständig den Heiligen Geist betrüben. Warum betrübt ihn das so sehr, wenn wir nicht lieben? Es ist sehr einfach. Die Bibel sagt, ihr sollt den Heiligen Geist nicht betrüben, mit dem ihr versiegelt seid bis zu dem Tag der Erlösung. So lasst uns vorstellen, dass ich immer schlecht über Daniel rede und ihn nicht liebe. Er arbeitet für mich, das ist sein Job und ich bezahle ihn dafür. Jedoch immer und immer wieder ist er gegen mich und arbeitet so, wie ich es gar nicht mag. Der Heilige Geist hat mich versiegelt für den Tag der Erlösung. Was ist damit tatsächlich gemeint? Es zeigt mir, dass der Heilige Geist die Garantie ist, dass meine Erlösung, die ich durch den Glauben an Jesus Christus empfangen habe, ist garantiert, bis ich eines Tages vor Jesus stehe. Es ist garantiert. Also meine Werke garantieren es mir nicht. Mein perfektes Leben auch nicht. Der Heilige Geist ist die Garantie. Jedoch der gleiche Heilige Geist, der mir die Errettung garantiert, ist derselbe wie in seinem Leben. Also was passiert, wenn ich denjenigen nicht liebe, den der Heilige Geist aber auch versiegelt hat zur Errettung? Der Heilige Geist sagt, das verletzt mich. Das ist zutiefst beleidigend. Es kränkt mich. Wie kannst du so handeln gegenüber Menschen, die ich versiegelt habe für die Errettung? Ich garantiere für sie und du behandelst sie so? Und schau, was Römer 5, 5 sagt. Es sagt, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen wurde durch den Heiligen Geist. Denk darüber nach. Es ist der Heilige Geist, der die Liebe in mich gelegt hat, damit ich jeden lieben kann. Und ich ignoriere, was er mir gegeben hat, nämlich die perfekte Liebe, selbstsüchtig und selbstzentriert. Was denkst du, wie fühlt sich das wohl an? Reinhard, ich habe meine perfekte Liebe in dein Herz gelegt. Bitte verwende sie. Ich sage, nein. Mir ist egal, ob der Heilige Geist Liebe in mein Herz gegeben hat. Ich liebe Leute nicht. Das betrübt ihn so sehr, dass er einfach gedämpft wird. Was passiert jetzt? Du willst immer mehr von dem neuen Bund verstehen. Du möchtest mehr und bessere und tiefere Lehre. Aber du verstehst nicht, dass der beste Mann, der beste Bibellehrer der Welt sein könnte, dir diese tiefen Wahrheiten nicht lehren könnte. Nur der Heilige Geist kann dich lehren. Warum verwende ich mein Leben, um in der ganzen Welt zu lehren? Da Gott mich zum Lehrer gemacht hat. Und Gott hat mir gesagt, was ich machen soll. Also wenn meine Worte nicht durch den Heiligen Geist zu dir kommen, sind sie wertlos. Ich meine, dann kannst du auch auf einen guten Coach oder so etwas hören. Aber wenn ich zu einem Kanal werde, durch den der Heilige Geist sprechen kann, was ich immer mache, ich gebe mich dem Heiligen Geist hin. Immer sage ich, Heiliger Geist, du bist mein vertrautester Freund. Ohne dich verstehe ich nichts, auch die Bibel nicht. Jeden Tag, wenn ich die Bibel öffne, sage ich, Heiliger Geist, ohne deine Offenbarungen ist dieses Buch ein totes Buch für mich. Also der Heilige Geist lehrt mich diese Dinge. Und wenn ich euch dann lehre, muss er es durch mich sein. Was ist das Wichtige? Wenn du nicht lernst, mit dem Heiligen Geist zu gehen und nicht aufhörst, ihn zu dämpfen, dann hörst du nur die Worte eines Mannes. Und meine Worte werden dann tot. Und sie werden nichts in deinem Leben ändern. Also bedrücke nicht den Heiligen Geist. Wandle in Liebe mit allen. Lerne es. Lerne diese Lektion, denn sie ist so wichtig. Wenn du einmal gelernt hast zu lieben, du hast gelernt, den Heiligen Geist nicht zu betrüben. Dann lernst du, mit ihm zu gehen. Du wandelst im Übernatürlichen. Und dann hast du auch den besten Lehrer auf deiner Seite. Danke, Freunde, für die Unterstützung mit Abzeichen. Schau, was in Vers 20 steht. Sei nicht jemand, der Prophezeiungen verachtet. Não seja alguém que despreza, que zomba das profecias. Warum sagt Paulus das überhaupt? Ich sage dir etwas. Today there are many people alive who do not obey this verse. Heute würden viele Menschen noch am Leben sein, die diesem Vers nicht gehorcht haben. Sie haben Prophetie in so vielen verschiedenen Wegen verachtet. Ich wollte mit meinem prophetischen Dienst vor ungefähr 30 Jahren aufhören. Ich war Mitte 30. Und ich bin als sehr bekannter Prophet anerkannt worden in meinem Land. Ich verbrachte viel Zeit mit Jesus in Fasten und Beten, habe ständig prophetische Worte gegeben. Eines Tages fuhr ich vom Süden von Österreich zu mir nach Hause. Es war ungefähr eine dreistündige Fahrt und ich war allein im Auto. Ich habe zum Herrn geredet. Und ich habe gesagt, Herr, ich werde meinen prophetischen Dienst sein lassen. Ich möchte nie mehr prophezeien. Ich werde das Evangelium predigen. Ich möchte Leute gerettet und geheilt sehen. Ich starte Kirchen. I'll be happy to serve you that way. Ich werde glücklich sein, dir auf diese Weise zu dienen. But I do not want to be a prophet. Aber ich möchte nicht länger ein Prophet sein. I was a very wounded prophet. Ich war ein sehr verletzter Prophet. Ich war verletzt. Ich habe nämlich vieles nicht verstanden. Auf dieser Fahrt hat der Herr zu mir geredet und mir so manches gezeigt. Ich habe es persönlich genommen, wenn Leute Prophetien verachtet haben. De uma maneira muito pessoal. Ich dachte, wenn sie die Prophetie verachten, verachten sie gleichzeitig mich. Bis der Herr sagte, Reinhard, du bist nur der Postbote. Der Prophet bringt nur die Post. Danach ist deine Verantwortung getan. In welcher Weise haben diese Leute Prophetie abgelehnt, dass ich nicht mehr Prophet sein wollte? So geschieht es heute auf der ganzen Welt. Wir jagen den prophetischen Leuten nach, um ein prophetisches Wort zu bekommen. Bevor wir das Wort aus der Vergangenheit aussprechen und daran festhalten. Wir wollen mehr und mehr prophetische Worte und hoffen, dass sich dadurch das Leben ändert. Wir verstehen nicht einmal, dass sich durch ein prophetisches Wort nichts ändert. No prophecy that has ever been spoken is a guarantee that it will happen what was prophesied. Hör zu, keine Prophetie, die jemals gesprochen wurde, ist eine Garantie, dass sie eintreten wird. The prophecy expresses God's desire and purpose, but doesn't guarantee it will happen. Die Prophetie drückt Gottes Wunsch und Zweck aus. Es ist aber keine Garantie, dass es geschehen wird. Also Reinhard, warum spricht Gott durch Prophetie, wenn er es dann nicht macht? Da Gott immer sein Herz mit seinen Kindern teilt. Und Gott hat sich entschieden, auf diese Weise zu arbeiten. Göttlichkeit und Menschlichkeit vereinen sich zu einem. Also Gott wird immer seinen Herzenswunsch teilen. Das möchte ich machen. Das ist, was ich sage. Und dann wartet er geduldig, was die Menschen mit seinen Worten machen. Wie ist es, wenn Leute Prophetien verachten? Das Verrückte ist, dass Leute ganz aufgeregt sind über das empfangene prophetische Wort, aber sie können es nach wie vor verachten. Sie können weinen, wenn sie ein prophetisches Wort erhalten. Oh, danke, das bestätigt alles. Danke, danke, Gott. Oh, wie wunderbar Gott dich durch dieses prophetische Wort verwendet hat. Und dann gehen wir nach Hause und setzen keine Aktion. Dann gehen wir nach Hause und nichts passiert und wir vergessen, was Gott gesagt hat. Wir sind beschäftigt und nach 3 Wochen wissen wir nicht mehr, was die Prophetie überhaupt war. Das ist Prophetie verachten. Wir müssen aufwachen, Leute. Denke nicht, dass deine Reaktion auf den Erhalt der Prophetie dir zeigt, ob du die Prophetie verachtest oder nicht. Du verachtest sie, wenn du nicht daran festhältst und zweifelst, falls das Gegenteil passiert. Und wenn du schon eine hast und sie nicht in dein Herz gibst und noch mehr Prophetien nachjagst. All diese Haltungen zeigen dir, dass du eigentlich noch eine Prophetie willst, aber in Wahrheit verachtest du Prophetie. Also du musst immer verstehen, dass es eine gefährliche Sache ist, Prophetie zu verachten. Schau, was er sagt. But be faithful to examine them by putting them to the test and afterward hold tightly the word has proven to be right. Aber sei treu, sie zu prüfen, indem du sie testest, und danach halte fest an dem, was du als richtig geprüft hast. Depois, apegando fortemente aquilo que foi dito, aquilo que se provou ser correto. Das ist wunderbar. So what God is saying, you're supposed to test the prophecy. You're not supposed to accept every prophecy. Was Gott sagt, ist, dass du Prophetie prüfen sollst. Du sollst nicht einfach jede Prophetie akzeptieren. Warum? Because a lot of prophecies that people prophesy to us are not even prophecies. Denn viele Prophetien, die von Leuten prophezeit werden, sind nicht einmal Prophetien. Es war eine Frau im Mentoring, deren Tochter empfing eine Prophetie. Erinnerst du dich? Was war das nochmal genau? She had lost her baby, she lost but that was an attack of the devil in the mother because she didn't live right. Sie würde ein Baby verlieren. Das sollte eine Attacke des Teufels sein, dass sie nicht richtig leben würde. Ich sagte, verwirf diese Prophetie. Was für eine Prophetie ist das? Also Paulus sagt, prüfe, und wenn du es mit deinem Herzen geprüft hast, ob wirklich Gott spricht, halte daran fest, so steht es wörtlich. Wenn ich Menschen treffe, ich muss dazu sagen, dass ich ein fotografisches Gedächtnis für Gesichter habe. Und wenn ich Leute nach 30 Jahren treffe und in ihre Augen schaue, erkenne ich sie wieder. Garantiert. Das Traurige ist, wenn ich diese Leute treffe, die vor Jahren ein prophetisches Wort erhalten haben, und du sagst, hey, ich habe dir vor einem Jahr ein prophetisches Wort gegeben, und sie antworten, oh ja, aber ich weiß nicht mehr genau, ich kann mich nicht mehr erinnern, um was es in der Prophetie überhaupt ging. Schau, das ist verachten. Mach das nicht. Und dann heißt es weiter, vermeide jedes Auftreten von Bösen. Sehr interessant. Er sagt nicht, dass wir alles Böse vermeiden sollen. Er sagt, das Auftreten von Bösem vermeiden. Und was für andere schlecht aussieht. Etwas Wichtiges sollten wir uns immer selbst fragen. Denn die Bibel sagt, dass wir ein Brief sind, der von jedem anderen gelesen wird. Also ist das, was wir machen, ein netter Brief oder ein schlechter? Also vermeide Sachen, die bei anderen schlecht ankommen könnten. Und dann möchte ich mit dem letzten schließen. Das ist wunderbar. Möge der Gott des Friedens und der Harmonie dich absondern und dich komplett heilig machen. And may your entire being, spirit, soul and body be kept completely flawless in appearing of our Lord Jesus in our body. Und möge dein gesamtes Sein, Geist, Seele und Körper komplett makellos gestaltet werden beim Erscheinen unseres Herrn Jesus, dem Gesalbten. Ich liebe, was hier geschrieben ist, aber ich mag nicht, wie es übersetzt ist, denn es ist falsch. Im Original steht das so nicht. In the original it says that the God of peace and harmony has already made us holy. It's written in the past tense. Im Original steht, der Gott des Friedens und der Harmonie hat uns heilig gemacht. Es steht in der Vergangenheit. Está escrito no passado. So everything that is Paul put into the future. Also alles, was hier in der Bibel in der Zukunft steht, hat Paulus in der Vergangenheit gesagt. Schau, im Vers 24 sieht man es ganz klar. Derjenige, der dich beim Namen nennt, ist vertrauenswürdig und wird sein Werk in dir vollständig, sorgfältig vollenden. Es ist also nicht dein Werk, dass du Prophetie nicht ablehnst. Não é a sua obra não desprezar a profecia. It's not your work to give thanks every day. Es ist nicht dein Werk, jeden Tag dankbar zu sein. It's not your work to have a joyful feast every day. Es ist nicht dein Werk, jeden Tag Freude und Frieden zu haben. Guys, Freunde, der neue Bund ist überall. Im Grunde genommen steht das vollbrachte Werk meines geliebten Jesus auf jeder Seite der Bibel. In the original Greek, it says that God has already sanctified us. Im griechischen Urtext steht, dass Gott uns bereits geheiligt hat. In Körper, Seele und Geist. Paulus sagt im Grunde Folgendes. Jesus hat alles gemacht, bitte reagiert darauf. Jesus hat dich heilig gemacht. Durch sein perfektes Werk hat er dich bereits abgesondert. Durch alles, was Jesus getan hat. Bist du heilig in Körper, Seele und Geist? Bitte lebe dein Leben richtig. Reinhard, als ich das las, dachte ich, das fühlt sich nicht richtig an. Möge Gott dich heiligen, das fühlt sich nicht richtig an. Wie kann ich das leben, was Paulus sagt, wenn ich nicht schon geheiligt bin? Wie? Dann ist es Religion. Dann ist es nur harte Arbeit. Dann ist es mein Bemühen. Ich muss mich freuen, ich muss Danke sagen, ich darf den Heiligen Geist nicht betrüben. Ich muss. Und dann hoffentlich eines Tages wird Gott mich heiligen. Das erscheint nicht richtig. Darum schau auf das Griechische, denn Gott hat uns bereits durch seinen Heiligen Geist geheiligt, in Körper, Seele und Geist. Plötzlich macht alles Sinn. Jesus hat alles getan. Jetzt kann ich reagieren. Ich habe die Liebe zu lieben. Ich habe die Stärke zu danken. Ich habe die Kraft, um niemals den Heiligen Geist zu betrüben. Jesus hat alles gemacht. Ich muss nur nahe zu ihm wandeln und auf ihn reagieren. Plötzlich werden all diese Gebote, die Paulus gibt, welche im Imperativ geschrieben sind, nicht mehr schwere Arbeit. Sie sind keine religiösen Aktivitäten mehr. Es ist nur noch eine Antwort auf den neuen Bund und auf alles, was Jesus für mich getan hat. Was würde geschehen, wenn du wirklich mit deinem Herzen glauben würdest, dass du wirklich bereits geheiligt wurdest? Was würde passieren? Du würdest anders wandeln. Du würdest anders leben. Es würde nicht hart für dich sein, den ganzen Tag zu sagen, danke Jesus. Es würde nicht hart sein für dich, deine Brüder und Schwestern zu lieben. Wir versuchen alles zu machen, was das Neue Testament uns sagt. Und dabei fokussieren wir uns auf uns, nicht auf unseren geliebten Jesus. Der eine, der mich heilig machte, ist der eine, der mich bevollmächtigte und befähigte, zu danken, zu lieben, fröhlich zu sein, eins mit Gottes Herz zu sein, nie eine Prophetie zu verachten. Er ist treu. Er hat es begonnen. Und ja, er wird es vollenden. Wenn du dich immer daran erinnerst, dass die Kraft nicht in dem ist, was du machst, sondern darin, was Jesus für dich getan hat. Und da er alles für dich durch den neuen Bund getan hat, fragt er dich nie mehr, noch irgendetwas zu machen. So you can get right with him, you can get favor with him, or you can be pleased, you can have his pleasure. Also du kannst dich an ihm freuen. He's asking you to respond to what he did. Er bittet dich, auf das zu antworten, was er tat. Also wache jeden Morgen auf und verbringe Zeit mit deinem geliebten Jesus. Sage, mein Bräutigam, ich kann nicht warten, dich zu heiraten. Was ich heute mache, mache ich alles als Antwort auf dein Tun. Ich werde nah mit dem Heiligen Geist gehen. Er wird mich lehren. Und ich werde einfach in dem bleiben, was er getan hat. Das ist Christenleben im neuen Bund. Alles andere ist Religion. Das zu machen, was ich euch die letzten zwei Tage gesagt habe, wenn es nicht eine Antwort darauf ist, dass er euch schon geheiligt hat, werden es nur tote religiöse Werke sein. Wenn wir verstehen, er hat mich heilig gemacht, er hat mich separiert, er hat ein perfektes Werk in mir gemacht, durch sein perfektes Werk. Und heute ist ein Tag der Antwort. Den ganzen Tag werde ich darauf antworten. Und dann werden wir diese Sachen leben. Leute, heute ist Donnerstag. EPS graduation. Yeah. Morgen gibt es kein Live, wir gehen zu unserem EPS-Abschluss. Wir werden am Montag mit Debbie und Gracie zurück sein. Und Daniel hat einen freien Tag. Er arbeitet das ganze Wochenende, er braucht einmal einen Tag frei. Leute brauchen freie Tage. Danke, Freunde. Wir sehen uns am Montag.